Hamburger Hurenlied aus Morgenrot, Klabund, die Tage dämmern von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Hamburger Hurenlied. Wir Hamburger Mädchens haben's fein. Wir brauchen nicht auf dem Striche sein. Wir wohnen in schönen Häusern, wohl bei der Nacht. Ahoi, weil es uns Freude macht. Es kommen Kavaliere, Neger und Matros, die werden bei uns ihre Pfundstücke los. Sie liegen uns am Busen, wohl bei der Nacht. Ahoi, weil es uns Freude macht. Madame kocht schlechtes Essen, Sami spielt Klavier. Mit den Kavalieren tanzen wir. Fließt ein Taler drüber, wird er Madame gebracht. Ahoi, weil es uns Freude macht. Eines Tages holt die Sitte uns hinaus, und sie sperrt uns in das graue Krankenhaus. Dann sind wir tot und sterben wohl bei der Nacht. Ahoi, weil es uns Freude macht. Ende von Hamburger Hurenlied. Aufgenommen von Katharina Glowalla.